Es war in den 60ern. Der Bürgermeister hat zusammen mit seinem Kollegen aus dem Nachbardorf und dem damaligen Landrat das Ding ausbaldowert. Wir bauen einen Turm. Dann kommen alle zu uns, zahlen eine Mark, klettern hoch, gucken runter und haben einen schönen Blick auf die Grenze und darüber hinweg in die Zone, also hinein ins Thüringische. Und so geschah es. Sie bauten ein Treppenhaus auf eine Höhe von 40 Metern, setzten oben eine Plattform drauf, verschalten alles mit Eternit-Wellplatten und nannten es, obwohl in Franken, Bayernturm, um ein paar Fördergelder aus München zu bekommen. Dann stellten sie am Wochenende eine Bratwurstbude davor und Männer mit Uniformmützen, die die Autos auf Parkplätze einwiesen. Die Bratwurstbude wurde größer, scharte Biertische um sich, wurde ein Gasthof, wuchs zur Pension heran, bekam einen Anbau mit weiteren Zimmern für ganze Busladungen von Turmbesteigern und DDR-Guckern. Gar eine Ferienhaussiedlung entstand in Nachbarschaft des Turmes. Viel Volk strömte nach Zimmerau, der Nord-Süd-Verkehr floss über die B279, die deutsch-deutsche Grenze war eine Attraktion. Man sah den Turm von Weitem und machte Pause. Mit fränkischer Brotzeit in schöner Gegend, mit kommunistischem Grenzgrusel aus sicherer Entfernung und mit der jodelnden Wirtin. Alles lief gut. Bis 1989, als alles anders wurde. Übertreibung. Es lief noch 5 Jahre länger, bis alle Ossis, die den Turm ja auch vom Sehen kannten, den Fernblick zu sich nachgeholt hatten. Schließlich kamen noch ein paar Reisegruppen, notorische Holländer, denen die Berge schon hoch genug waren und die Biere billig. Aber heute ist auch das schon lange vorbei.